Hallo, wie ist es? Ja, ist natürlich richtig. Man hätte ein anderes Thema nehmen können. Ist schon wahr. Vielleicht wäre es auch dann ein bisschen voller geworden, weil ich hatte, was ich auch schon oft gesprochen habe, habe mich nämlich in den letzten 20 Jahren da sozusagen mein Geld damit verdienen können, DDR-Geschichte und Alltag im Betrieb, und habe dann sehr schnell mich dafür entschieden, mal zu gucken, wie sozusagen die Arbeiter in den Betrieben, also sag's mal so rum, aus der Perspektive auch der Arbeiterbewegung heraus, ne? So, was ist da eigentlich 45 passiert mit der Arbeiterklasse in der DDR und wie hat sich das entwickelt? Und dazu gehört dann eben auch, diese mal aufzuarbeiten, was man ja kann, weil die Stadtsicherheit ja alles schön notiert hat, was gab es eigentlich für Widerstände, Streiks und wann hörten die auf und warum und wie sah das also sozusagen der Alltag aus darüber. Und das hätte man vielleicht mit einer proppigen Überschrift versehen können, das wäre vielleicht, ja, also insofern denke ich, dass das heute Thema, sagen wir mal, jetzt vielleicht auch für euch dennoch eine ganz wichtige Information wird, weil ich annehme, dass ihr über so Antragsteller Ausreise vom Hören sagen, ja, wenn er DDR war, hat das ja schon gehört, aber eigentlich wenig wisst und möglicherweise auch nicht so eine besonders interessierte Haltung den Leuten gegenüber habt. Und ich würde dann so heute meinen Vortrag oder meinen Bericht zum Buch oder zu dem, was ich rausbekommen habe, so ein bisschen so aufziehen wollen, dass ich eben an diesem Beispiel dieser Antragsteller auf Ausreiser diese Herrschaftsart und Form und Art und Weise, wie man mit nicht so botmäßigen, sondern eher unbotmäßigen Außenseitern umging, zu beschreiben wollen. Und vielleicht auch gleich ein paar wichtige Informationen für euch parat habe, weil, wie gesagt, dieses Phänomen kennt ihr sicher nicht. Und ich hoffe, dass ich euer Interesse dafür wecken kann, weil es sagt sehr viel aus über die Art und Weise, wie in der DDR Herrschaft und Unterdrückung ausgeübt wurde. Ich hatte außerdem noch vor, zwei Vorsprüche zu machen, wollte noch mal sagen, was ich auch schon den, mit denen ich korrespondiert hatte, ja wegen der Veranstaltung schon gesagt habe. Also ich finde das ausgesprochen toll und habe mich sehr darüber gefreut, dass sozusagen die radikale Linke, falls ihr euch dazu zählt, ist jetzt kein Schubfach, aber ich mache es mal so, dass die also sich tatsächlich mit Herrschaft und Repression in der DDR beschäftigen will. Da will also tatsächlich die Strukturen auch nochmal deutlich machen will, was ist da eigentlich passiert. Ich weiß, dass ihr es aus aktuellem Anlass macht. Ich kenne diese Vorgänge und es ist eine wunderbare Form für euch, auch nochmal Argumente, glaube ich, zu sammeln und zu sagen, so kann man nicht mit der DDR umgehen, das also alles überhaupt nicht berücksichtigen, weglassen, sondern das wäre so ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiger Vorgang, den ihr hier in Gang gesetzt habt mit eurer Veranstaltung. Aber ich finde auch, und ich habe schon mit Katrin kurz darüber gesprochen, warum macht man das? Warum will man Herrschaftsstrukturen und Unterdrückungsstrukturen, dieses Realsotz rausfinden? Vor allem, also das ist jedenfalls mein, bei jedem Vortrag oder jedes Mal, wenn das Thema aufkommt, versuche ich das auch nochmal klar zu machen. Ich denke, dass man nicht über Zukunft nachdenken kann. Man kann über Alternativen nicht nachdenken, jetzt zum Kapitalismus, wenn man nicht auch rigoros und klar und deutlich eine kritische Position gegenüber diesem Realsatz hat. Man muss schon wissen, was da passiert ist, schon um einfach zu sagen, so nicht, das ist nicht unsere Zukunft, da wollen wir nicht anknüpfen, auch nicht zum Teil oder auch nicht ein bisschen, sondern wir wollen eine Gesellschaft, eine Zukunft, eine Alternative, die grundsätzlich alternativ zu beiden Gesellschaften sein sollte. Das wollte ich nochmal sagen, obwohl ich schon weiß, ich renne hier auf eine Türen ein, aber ist mir einfach nochmal ein Bedürfnis. Und dann finde ich sehr gut, dass ihr in eurer Veranstaltung hier Repression und Unterdrückung auch wirklich auch als Alltagsvorgang, das war ja dann auch die Einladung an mich, euch darüber informieren wollt und genauer informieren wollt. Weil das ist nämlich auch was, wo Linke, das ist für Linke ganz wichtig, sich dieser Ebene zu nähern, weil es gibt eine rechte Aufarbeitung dieses Realsatzes und namentlich von der DDR weiß ich es eben auch, das ist diese Totalitarismusforschung, ne? Die reduzieren das alles auf diese politische Unterdrückung und politische Herrschaft und das wird falsch. Ja, das, es ist nicht ein Land gewesen, jedenfalls nicht von der Erfahrung der Leute her, was sozusagen nur aus politischer Unterdrückung und Repression bestanden hat. Das, Herrschaft ist ein ganz komplizierter Vorgang. Es gibt auch eine ökonomische Herrschaft und die Repression ist nicht bei allen und nicht gleichermaßen gewesen und spielte auch nicht immer für alle die gleiche Rolle. Und wenn man, und das muss man als Linker, wenn man sowas darstellt, das muss man beschreiben. Man muss also sozusagen die Kompliziertheit und Differenziertheit der Sache beschreiben und sollte sich nicht diesen Totalitarismus herrschen anschließen, die eben zum Beispiel wichtige Seiten auch einfach weglassen, also zum Beispiel auch ökonomische Herrschaft. Ne? Ist ja für die ist das alles ein sehr stark politischer, von oben nach unten durchgestellte Sache. Herrschaft ist aber eine komplizierte Geschichte. Das funktioniert auch als Wechselbeziehung. Also das ist so. Darum finde ich gut, dass ihr diese Alltagsebene einbringt, weil da kann man das nämlich viel differenzierter und darstellen. Im Vortrag steht natürlich jetzt eine Gruppe im Mittelpunkt, die eben, wie gesagt, doch stark dieser Repression und Unterdrückung ausgesetzt war. Und zwar habe ich vor, vielleicht nicht, 2009, 2008 habe ich schon begonnen, ein Projekt, ein gut bezahltes Projekt, ich war nämlich lange an diesem Zentrum für zeithistorische Forschung da in Potsdam, ist zur Rente, und da gab es das als Angebot, und beziehungsweise ein Angebot, Alltag und Herrschaft im Kreis Halberstadt zu untersuchen, und da habe ich gesagt, ich würde gern dieser Antragsteller, das finde ich, daran kann man das gut machen, und das ist dann genehmigt worden, und Halberstadt werde ich immer gefragt, einfach darum, weil Halberstadt, also erstens habe ich es mir nicht ausgesucht, sondern die BSTU-Forschungsabteilung, aber Halberstadt ist einfach ein Kreis, es geht um den Kreis Halberstadt, der ein Durchschnittskreis ist. Also der, weiß ich was, 90.000 Einwohner, keine große Industrie, ein bisschen Kleinindustrie, Kreisstadt steht im Mittelpunkt. Die Grenze, das wäre schon ein bisschen was anderes, hat eine Grenze nach Niedersachsen, das ist schon ein kleiner Unterschied, aber ansonsten ein Durchschnittskreis, und man hat, das ist auch, denke ich, aufgegangen, man hat erwartet, dass es dann eben Ergebnisse gibt, die sich auch verallgemeinern lassen. Also wo man sagen kann, das ist jetzt eine Provinz, das ist eben mal nicht irgendein Zentrum, ja, wo das Leben spielt oder die Opposition zu Hause ist, sondern das ist Provinz. Da tickt es anders, aber die DDR bestand nun mal zu drei Viertel aus Provinz und die Ergebnisse wären also durchaus, sind wichtig und sind repräsentativ dann für die DDR insgesamt. Die Methode war so eine mikrohistorische, so nennt man das dann, also ich konnte sozusagen ein ganzes Territorium mir angucken, habe wirklich fast alle registrierten Antragsteller mindestens mal von ihrem Namen, von ihrer sozialen Stellung oder so erfassen können und habe auch durch die Akten, aber auch durch sehr viele Interviews, konnte also wirklich auch in die Biografien dieser Antragsteller da ein bisschen rein eindringen. Mir sind dann Interviews vermittelt worden zu ehemaligen Antragstellern, die im Westen wohnten, einige sind wieder zurück. Das ist schon eine spannende Sache, weil das so diese Oral History Methode, das bringt dir, du kommst der Atmosphäre sehr viel näher. Ich war auch da, habe dort viel Gespräche vor Ort gemacht. Also das war eine wichtige Voraussetzung, um wirklich diese Alltagsebene zu erfassen. Und das ging dann auch, weil alles, was sich da abspielte, war natürlich dann auch aus den Akten, war dann sehr konkret. Alles hatte Namen und Adressen. Und in der Provinz konnte ich die Orte besuchen, wo es passiert ist. So, das ist die Methode gewesen. Wie gesagt, ein zum ersten Mal auf diesem Gebiet hier bei dieser Antragsteller- oder Ausreiserforschung, dass ich eben wirklich für ein bestimmtes Gebiet so eine Gesamtheit erfassen konnte. Jetzt hatte ich mir vorgenommen, erstmal zu ein paar Sätze dazu zu sagen, was ist denn das, diese Antragstellung? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht völlig, also erstens, wenn ihr das, also wenn das alles bekannt ist, könnt ihr unterbrechen, aber vor allen Dingen auch wenn Nachfragen kommen, würde ich mal vorschlagen, ja, hakt dazwischen. Ich denke aber, dass ich das machen muss, dass ich erst mal sagen muss, was Antragstellung, Ausreiser. Das Ganze hing nicht nur maßgeblich, sondern eigentlich ausschließlich mit der geschlossenen Grenze zusammen. Also das, was man dann später diese Ausreisebewegung und Antragstellungsbewegung nennt, hängt damit zusammen, dass am 13. August 1961 die Grenzen zugemacht wurden. Es war das erst nicht ganz so dicht, so die ersten Wochen und Monate konnte man noch, wenn man die Gegend kannte, gerade auch in Halberstadt, konnte man noch rüber. Aber im Prinzip war die Grenze zu. Wer in den Westen gelangen wollte, konnte jetzt dann nur noch über Flucht rübergehen und das wurde immer schwieriger, weil diese Grenzanlage von Jahr zu Jahr dichter wurde und nachher so gut wie nicht mehr überwindbar war. Ihr kennt ja die Geschichten, die dann da erschossen wurden und so. Also das war sozusagen, das war, damit war zu. Das war für alle, aber stellt euch das doch vor, Berlin oder eben so Halberstadt, das ist schon was, ne? Grenze ist zu, der Lebensraum ist sozusagen endet da. Es verging wirklich 1, 2, 3 Jahre, dann wurde die wieder geöffnet und ein paar Westbesucher durften rüber, dieses Passierscheinabkommen, falls ihr schon mal davon gehört habt, dann kamen sie mit so für einen Tag so mit Scheinchen rüber, das galt ja auch für Halberstadt. Etwas später, Ende der 60er Jahre, begann etwas, was danach ja auch Riesendimensionen annahm, es durften Besucher. Man durfte Besuchsreisen beantragen nach drüben und das durften vor allem, und das ging dann auch für sehr viele Rentner, weil die DDR war nicht so interessiert daran, Rentner konnten dann auch, war dann kein Drama, wenn die drüben blieben, weil die sind ja eh nur Kostenfaktor gewesen. Ja, das hört sich komisch an, aber später werde ich nochmal darauf zurückkommen, bei diesem Ganzen nachher, wer darf gehen und so, spielte das schon eine Rolle. Ne? Die sehr stark krank waren, chronisch krank zum Beispiel, die wurden einfach dann schneller rübergelassen oder sozial schwierig. Die wurden eher rübergelassen dann später und das mit den Besuchsreisen sind auch so gewesen. Rentner gingen dann in Scharen rüber, besuchten da ihre Verwandten und Bekannten, die ja alle auch da waren oder gingen auch so rüber, kamen mit dicken Paketen wieder. Das begann erst Ende der 60er Jahre. Aber für den Otto Normalverbraucher, also nicht Rentner, war das bis dahin nicht so. Es gab dann noch so etwas Familienzusammenführung, da konnte man dann auch schon auch mit den Besuchsreisen zusammen auch Anträge stellen. Das waren sehr vereinzelte und das war also noch nicht im größeren Umfang. Und dann passierte was Eigenartiges, das ist in 74, 75. Da stellten Leute plötzlich Anträge, die nicht zu erklären, also da gab es keine richtige Familienzusammenführung, die war dann so vorgeschoben. Und die DDR gestattete das, plötzlich reiste mal einer rüber, der einfach, also jetzt ständig, nicht als Besuchsreise, meine ich jetzt, sondern ständig rüber. Womit hing das zusammen? Es hing damit zusammen, dass Anfang der 70er Jahre, da gab es dann, das war schon die sogenannte Honecker-Ära, ne? der hatte Ulbricht dann abgelöst und der fuhr ja ein anderes politisches Programm. Da ging es dann schon um Einheit von Wirtschafts- und Sozial. Programm wurde erlassen, das heißt also, der war stärker auf Konsum aus und es begann das, was ihr, vielleicht einige von euch, die Historiker das hier noch im Kopf haben, es begann so ein Anerkennungsbestreben auf der politischen Ebene, Honecker, also es ging um die Anerkennung der DDR durch andere Staaten, große, große Welle und es gab ein großes internationales Treffen in Helsinki, wo sich verschiedene Staaten trafen, wo die DDR also auch dabei war und wo die DDR sich sozusagen auf internationalem Parkett plötzlich vorhanden war, da war und ein Faktor war in der Weltgeschichte. Dazu gehörte dann eben auch dieses Helsinki-Abkommen, in dem die DDR unterschrieben hat, Korb 23, vergessen oder 323. Jeder Mensch auf der, also so menschenrechtliche Vereinnahmen, jeder Mensch darf seinen Wohnsitz wählen, wo er möchte. Und das wurde dann zum Anlass genommen von vielen DDR-Bürgern oder von einigen erstmal DDR-Bürgern, einen Antrag zu stellen und zu sagen, sie wollen ausreisen und haben sich dann auf dieses Helsinki berufen. Das war keine einfache Situation für die DDR. Sie wollte ja diese Anerkennung. Und wie reagierte sie? Sie reagierte damit, dass tatsächlich solche Anträge auf einmal genehmigt wurden, so vereinzelt. Das war wie eine Sogwirkung, ne? Sprach sich ja rum, so wie eine Sogwirkung. Und von Jahr zu Jahr stellten mehr DDR-Bürger solche Anträge. Und eben nicht mehr nur auf Familienzusammenführung, sondern eben zum Beispiel mit Bezug auf Helsinki, ich möchte meinen Wohnsitz woanders hin. Hunderttausende sind bis 1989 auf diesem Wege dann ausgereist. In Halberstadt waren es einige Tausend, so 3.000 bis 4.000, genau kann ich es nicht sagen. Und es war die Partei und Regierung wurde der Sache nicht mehr Herr. 1983 stieg das so an, war das so angestiegen, und dass sie dann 1983 plötzlich einen, für alle überraschend, das wurde ja nie verkündet, eine ganze Tausende rausließ auf einmal, in der Hoffnung, dass die Sache gestoppt wird. Das wurde aber nicht gestoppt, sondern danach stellten alle noch mehr Anträge und danach war dann auch Schluss und 1984 kamen dann schon wieder viel weniger raus. Aber ihr kennt das Ende, das habt ihr dann schon erlebt oder zum Teil haben es einige von euch schon erlebt, dann im Sommer 88 oder im Sommer 89, als dann Hunderte von Antragstellern den Botschaften besetzten und dann auch in Dresden auf dem Hauptbahnhof standen und raus wollten. Das waren eben die sich darauf beriefen, die DDR-Regierung hat das unterschrieben, wir wollen hier raus. Also das bekam dann so eine große Dynamik. Das ist das, was man in diese Antragstellung, die Ausreiserbewegung nennt. Also die hatten schon eine ganz schöne Bedeutung, wenn man die DDR sich als Gesellschaft anguckt. Man muss sich natürlich auch fragen, warum, wieso, weshalb. Zunächst aber erstmal die Frage, wo und wie wurden solche Anträge eigentlich gestellt? Was war denn das für ein Vorgang? Also man ging, wie in Halberstadt beispielsweise, man ging in den Rat des Kreises, in die Abteilung Inneres und stellte einen formlosen Antrag auf Veränderung des Wohnsitzes und auf Entlassung der Staatsbürgerschaft. In der Regel begründeten das Ehepaar, es gingen oft Ehepaare hin, manchmal auch einzeln, aber man stellten ja auch, wie ich nachher noch sage, viele Ehepaare einen Antrag, man ging zusammen hin. Man formulierte meist unpolitisch, kurz und bündig, wie gesagt, berief sich auf sowas hier, auf Helsinki, man wollte keinen Ärger bekommen, sagte aus persönlichen Gründen, und gab einen formlosen Antrag im Rat des Kreises, Abteilung Inneres, Unterabteilung Pass- und Meldewesen ab. Für diesen Vorgang gab es überhaupt gar keine rechtliche Grundlage. Es hatte sich eben so herumgesprochen, es gab keine rechtliche Grundlage. Es gab nur Anweisungen, interne Anweisungen, die kannte natürlich keiner, vom Ministerium des Innern oder von der Stadtsicherheit. So, da war das geregelt. Also die mussten ja irgendwie wissen, die Behörden, wie würden sie damit umgehen. Da war das dann geregelt, ne? Wie man damit umgeht, was, eine rechtliche Regelung gab es zum ersten Mal 1983, aber auch nur für Familienzusammenführung. Für die gab es auch keine rechtlichen Regelungen, also nicht nur für diese jetzt, die nicht in diese Kategorie Familien sind, sondern es gab für diese gesamte Ausreisegeschichte bis 83 keine Regelung. 83 dann eben diese Familienzusammenführung. 88 gab es dann so eine Regelung, wo dann hieß, ja, aus besonderen humanistischen oder humanitären Gründen, ist aber nie bis nach Halberstadt durchgedrungen, wusste ja auch keiner weiter. Ansonsten fehlte die rechtliche Grundlage und damit war natürlich der Willkür Tür und Tor geöffnet. Also ist logisch, ne? Ob der Antrag angenommen wurde oder abgelehnt, ob er lag völlig im Ermessen der Abteilung Inneres bzw. der höheren Behörden, aber für die für die Antragsteller war es ja diese Abteilung. Es gab auch kein Recht auf Bearbeitung. Manchmal wurde es auch abgelehnt, gesagt, nee, gehen Sie wieder nach Hause. Es gab auch kein Recht, darüber Auskunft zu bekommen, auch klar, oder welche Bearbeitungsfristen es gibt. Und an der Stelle würde ich gerne mal einen Bogen zum Allgemeinen, zum Leben in der DDR, was diese Sache betrifft, schlagen. Es ist nämlich ein ganz typischer Vorgang gewesen für die DDR, dass es für verschiedene Sachen überhaupt keine Möglichkeit gab, sein Recht einzuklagen. Gab es nicht. Das Verhältnis zu diesen staatlichen Institutionen basierte einfach auf Bittstellungen, Beschwerden. Wir hatten in der DDR zum Beispiel kein Verwaltungsrecht. Das ist in den 50er Jahren abgeschafft worden. Also so eine Möglichkeit, sich rechtlich sein Recht einzuklagen, wenn irgendwie der Umgang einem nicht gefiel oder wenn man das falsch fand. Zum Beispiel, wenn einem das Eigentum von der Behörde weg, von der Verwaltungsbehörde weggenommen wurde, gab es gar keine Möglichkeit, das rechtlich irgendwie einzuklagen. Das ist, war so selbstverständlich. Ich gebe zu, ich bin ja auch DDR-Bürgerin gewesen. Und das ist mir eigentlich nicht, das ist mir erst durch meine wissenschaftliche Beschäftigung damit klar geworden. Dass das natürlich, das prägt natürlich die Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal was gehört habt. Es gab auch in den 70er Jahren, beginnend Mitte der 70er, eine Eingabenwelle. Es war wirklich, da gab es auch ein Eingabengesetz. Aber dieses Eingabengesetz war ja sowas wie so ein Ersatz dafür. Und es war natürlich nicht, auch das da, du hast nicht was Juristisches auf dem juristischen Wege eingeklagt, sondern du hast wirklich in Form, ich habe selber viele geschrieben, in Form einer Eingabe hast du, sehr geehrter Herr Staatsratsvorsitzender, mir ist etwas sehr Schreckliches passiert. Und man konnte auch Hoffnung haben, dass sozusagen man ein bisschen die gegeneinander ausspielen kann. Die Bezirksleitung der SED hat mein Haus mir weggenommen oder so. Man konnte Erfolg damit haben. Also es gab wirklich ein riesen Eingabenwesen. Ich habe dazu auch gearbeitet, besonders jetzt auch so über betriebliche Vorgänge, weil da das ist und jetzt schon mal ein kleiner Bogen zu deiner Interessenlage, was in der Regel in der Industriegesellschaft, wo es eine Arbeiterbewegung gibt, sagen wir mal über Gewerkschaften oder so eine Sachen dann eingeklagt und Arbeitskämpfe, die sind hier über die Eingaben realisiert worden. Also wenn da jemand dann, weiß ich nicht, keine Prämie bekommen hat oder irgendwie oder Lohn, mit dem Lohn nicht einverstanden war oder weiß ich, eine Beschwerde über die Arbeitssituation hatte, dann hat er sich in Form einer Eingabe und nicht gleich an die Gewerkschaft, sondern lieber höher, weil die hat nicht so viel zu sagen gehabt, über eine Eingabe sozusagen, natürlich individuell, ne? Also mit Arbeitskampf und Kollektiv war das nicht so da, an die Obrigkeit gewandt. Das ist mir also wirklich auch hinterher erstmal nochmal so richtig klar geworden. Gut, es war zum Teil war das ein bisschen schwägsch, ne, was man da so gemacht hat. Man hat natürlich dann so dieses, sehr geehrter Herr Staatsratsvorsitzender, das hatte schon was Schwägsches. Aber es hat natürlich trotzdem eine ganze Klasse, eine ganze Bevölkerung geprägt. Dieses so, ne? So. Okay, also das ist schon eine spannende Sache. Du bist also als Antragsteller in einer, was dir natürlich auch nicht so unbekannt war, in einer rechtlosen Lage gewesen. Willkür, Tür und Tor war der Sache geöffnet. Und das war auch etwas, was sie alle, mit denen ich gesprochen habe, und so sehr beklagt haben. Sie haben gesagt, das ist schon ein unheimliches Gefühl. Ja? Du weißt überhaupt nicht, was passiert und wartest ab. Und so, was passierte, nachdem so ein Antrag abgegeben war? Also für die Antragsteller war das schon so ein Schritt aus der Anonymität raus. In der Provinz geht es ja sowieso schnell. Einer hat dann erzählt, dann irgendwie eine Frau aus dem Rat des Bezirks hat gesagt, du, ich habe deine Frau da gesehen. Und dann, oder nicht mehr deine Frau, das Ehepaar so und so gesehen und dann war es also rum. Das heißt also, vor der Behörde hat man sich eben geoutet. Das war jetzt klar, das sind also jetzt die Bürger, jetzt sind sie Dann sind sie einen Schritt in die, aus der Anonymität rausgegangen. Jetzt weiß jeder, wie sie denken. Ja. Die Mitarbeiterinnen, diese Behörde, haben das einfach weitergebracht? Nee, in dem Falle war das, in dem Falle war es eine, die auf dem Flur die getroffen hat aus einer anderen Abteilung, weiß ich, eine Sekretärin oder sowas, die hatte, also nicht die Behörde, nicht die Stelle, wo der Antrag gestellt wurde. Wobei ich mir das gut vorstellen kann, wenn die sich da kennen, machen sie es auch, aber in dem Falle war das so. Was die gemacht haben, wie die das weitergegeben hat, erzähle ich gleich nochmal. Aber was passierte innerhalb der Behörde? Also es ist registriert worden, die haben den Antrag abgegeben und unmittelbar danach, sozusagen am Abend desselben Tages, wurde dieser Antrag an die Kreisdienststelle des MFS Halberstadt weitergegeben. Und die Kreisdienststelle des MFS hat dann, also die Staatssicherheit, hat dann auch von da ab die Sache übernommen, sozusagen das Kommando übernommen. Und zwar in der Form, dass sie, das ist 1977 auch gegründet worden, es wurde eine Arbeitsgruppe gegründet worden. 1977 gab es schon so viele Ausreise- und Antragstellungen, dass Staatssicherheit und Partei sich was überlegen mussten. Und es wurde wirklich eine richtige extra Hierarchie gegründet innerhalb des MFS für diesen Vorgang, Antragsteller. Auf der unteren Ebene war das eben eine Arbeitsgruppe 77, weiß ich, 8,00 oder so. Diese Arbeitsgruppe, da war dann auch die Abteilung Inneres drin und die Polizei drin und federführend eben die Kreisdienststelle. So. Dann darüber gab es die Bezirkskoordinierungsgruppe, darüber gab es die zentrale Koordinierungsgruppe. Und alles, was also dann mit den Antragstellern passierte, ging immer nach oben bis zur zentralen Koordinierungsgruppe und dann wieder per Verordnung nach unten. Das heißt also, alle Entscheidungen sind letztlich dort getroffen worden. Das muss man sich auch nachher, kommen wir nochmal drauf. Ja. Jeder Antragsteller landete irgendwann mal ganz oben und dann ging es wieder runter. Aber auf der unteren Ebene in Halberstadt ging also die Information ans MFS und in diese Arbeitsgruppe, die dann tagte. Und die zuerst mal saßen sie zusammen, wer ist das? Und wenn man es nicht gleich wusste, weil die sowieso irgendwie, dann ging jetzt eine Suchanfrage an Polizei, Gericht und auch wird gleich geguckt, hat der Schulden oder was ist das für ein Mensch? So, dann ging das zurück, die Information. Wo arbeitete er und so weiter, ne? Ging das zurück, die Information, und dann saß diese Arbeitsgruppe eine Woche später, wurde auch gesagt, in einer Woche sind die Informationen zu erstellen. Und jetzt saßen sie wieder da, hatten die Namen und die entsprechenden Informationen. Und jetzt wurde jede Person wurde jetzt beguckt und mit einem Maßnahmeplan, wie soll ich sagen, ausgestattet. Also, es wurde jede Person, Herr Meier, Frau Meier, das Kind vor allem dann, wenn es schon etwas größer war und nicht Kindergartenkind war, wurde also geguckt, wer ist das, und es wurde der Betrieb dieser Person, es wurde die Schule oder auch Kindergarten oder wurde angeschrieben, wurde mitgeteilt, dass diese Bürgerin, diese Bürger oder dieses Kind von den Bürgern jetzt eine Antragstellerin sind. Und es wurde ein Maßnahmeplan festgelegt, was die Betriebsleiter, Schulleiter und so weiter mit ihnen zu machen haben. Dieser Vorgang hatte den Namen Gesellschaftliche Front zur Rückgewinnung und Disziplinierung von Antragstellern. Also war länger der Name, ich habe das jetzt mal verkürzt. Das ist so, also so ein politischer, ganz langer Name und mit ein ganz dickes Papier, und das wurde ab und zu auch mal verändert. So, gesellschaftliche Front, was meinte das? Und wer gehörte denn zu dieser gesellschaftlichen Front? Die Staatssicherheit hat gedacht, also das war ein MFS-Papier, ne? Das ist jetzt nicht ein NDI, sondern so, aus Sicht der Stasi waren es alle Klassenbewussten. Das war die gesellschaftliche Front, also alle Genossinnen sowieso, der SED und die Mehrheit der Arbeiterinnen, davon sind sie ausgegangen. Das war ein großer Irrtum, weil der Versuch, das konnte ich in den Akten auch wunderbar sehen, der Versuch, die Arbeiterinnen in diesen Maßnahmeplan zur Disziplinierung und Rückgewinnung der Antragsteller einzubeziehen, der ging einfach schief, Zum Beispiel die Maßnahme, die für alle auch ausging, ein disziplinierendes Rücknahmegespräch zu führen, wo also das verurteilt wird, dafür, der soll das mal zurücknehmen, klar gemacht wird, dass er im Westen nichts zu erwarten hat und wenn er das nicht passierte, dann eben disziplinarisch zu verurteilen. Dieser Vorgang wurde dann in den Betrieben und in den Schulen eben nicht mehr mit den Arbeitern zusammen gemacht, sondern eben wirklich nur noch mit den Genossinnen und Genossen, weil die Arbeiter sich mehrheitlich doch nicht so gut bereit erklären ließen, solche Disziplinierungsvorgänge, oder mindestens war es schwierig. Das heißt also, das Ganze in der Realität waren es dann gegen diese Anweisungen und der Umgang dann an die Leiter, an die zuständigen Abteilungsleiter, an den Meister, an den Parteisekretär, alle Genossen sowieso, Betriebsgewerkschaftsleitung natürlich, FDJ, gesellschaftliche Organisationen, aber auch an die Vorsitzenden von Sport- und Anglervereinen, wenn der Antragsteller dort tätig aktiv ist. Die hatten also jetzt mit diesen Antragstellern diese Rücknahmegespräche zu führen, zu verurteilen, zu diffamieren. Und wenn der Antrag nicht zurückgenommen wurde, dann hatten sie bestimmte disziplinarische Maßnahmen durchzuführen. Das könnte Prämienentzug sein oder Versetzung vom Arbeitsplatz, Berufsverbote. Beliebt war auch, Ausweis, den Personalausweis einzubeziehen und einen PM12, so hieß der, so ein Pappding gewesen, auszuhändigen, mit dem natürlich dann, also mit dem man einfach nicht reisen konnte, weiter irgendwo hin und mit dem, wo dann also klar war, dass der Sparkasse ging oder so, aha, bist so einer. Das ist interessant, das haben übrigens viele als besonders entsetzlich empfunden von den Antragstellern. Diese Betriebsleiter, oder also diese gesellschaftliche Front, diese Funktionäre und Betriebsleiter, die das also durchzuführen hatten, die mussten permanent Rechenschaft an diese Arbeitsgruppe abgeben. Ein riesiger Berichtsapparat ist in Gang gesetzt worden, das ist sicherlich auch so, was auch nicht gerade zur Freude dieser Leiter da passierte. Und sie wurden auch gemaßregelt, wenn es ihnen nicht gelungen ist, genügend Leute da irgendwie zur Rücknahme zu bewegen. Also es ist wirklich ein Papierkram auch entstanden, dem Ganzen ist es einfach verblüffend schon mal gewesen. Diese, was ich eben geschildert habe, diese sogenannte gesellschaftliche Front, ist ein sehr gutes Bild für das, wie man Herrschaft in der DDR überhaupt charakterisieren kann. Zum Beispiel im Betrieb. Es ist nicht so gewesen, dass im Betrieb die Staatssicherheit da, weiß ich, mit dem Ledermantel rumlief, wie das in den 50er Jahren noch war. Gar nicht. Tauchte da auch nicht auf und war auch nicht weiter sichtbar. Gut, man hat dann vielleicht noch geahnt, dass dieser und jener dabei war, aber sie trat nicht auf. Sie hatte auch einen Großbetrieb, auch ein Zimmer mit einer verschlossenen Tür. Aber die wirklich da in den Betrieben den Arbeitern und Angestellten gegenüber saßen, das war die Parteileitung, das war die staatliche Leitung und das war die Gewerkschaft. Das kann man wirklich ins Bild setzen, wenn wichtige Versammlungen waren, auch gewerkschaftliche Versammlungen, also Plan, zum Beispiel Planversammlungen, dann saßen die drei da, auch bei einer Gewerkschaftsversammlung, und sie bildeten einfach das so ein Dreigestirn der Macht. Die gehörten alle zusammen. Man wusste natürlich, am stärksten war die Partei, die hatte das eigentliche Sagen und die Gewerkschaft am wenigsten, aber sie traten schon wie ein Machtblock auf. Das gehörte irgendwie zusammen. Dieser Machtblock-Situation wird noch dadurch verstärkt, wie ich finde, weil es auch eine Personalunion gab. Also es war nicht so, dass der Betriebsleiter sozusagen die staatliche Seite auch personifizierte, auch von der Hierarchie her nur, Gewerkschaft, die gewerkschaftliche und die Partei, die Parteihierarchie, sondern in der Regel waren sie alle auch noch genossen, also waren sie alle in der Partei auf dieser hohen Ebene. Auch der Betriebsgewerkschaftsleiter war bei größeren Betrieben in der Regel auch in der Partei. Das heißt, sie waren eigentlich alle, es war gar nicht mehr zu trennen, sie waren eigentlich alle sozusagen der Parteihierarchie untergeordnet. Und für die Arbeiter war das sozusagen nur ein Machtblock da oben. Das ließ sich auch gar nicht mehr unterteilen. Genau, die Personalunion habe ich schon beschrieben. Und was ich nochmal ganz deutlich sagen will, und die Stasi trat einfach in dieser Sache gar nicht auf als handelnder Akteur. Auch für die Antragsteller war das so. Die Mehrheit die Mitarbeiter des MFS blieben weitgehend unbekannt, nur ist es in der Provinz so, dass man dann schon weiß, aha, der oder der gehört dazu, aber jetzt im Umgang mit ihnen selber traten sie gar nicht in Erscheinung, sondern es waren eben die Leiter und Funktionäre der Betriebe und Einrichtungen und die erfüllten die Aufgabe der Stadtsicherheit. Also was ich vorhin auch geschildert habe, die Anweisungen, ne, kamen dann auch von der Stadtsicherheit, durchgeführt aber, die Polizei hat den Ausweis diesen PM ausgestellt, das Berufsverbot ist von der zum Beispiel Gewerkschaft wie heißt das Ministerium, was für Schulen verantwortlich ist? Volksbildung, von der Abteilung Volksbildung ausgesprochen worden, beziehungsweise dann zusammen mit der Gewerkschaft, Erziehung, Wissenschaft, die traten nicht in Erscheinung, ne? Die Stadtsicherheit, die war so im Hintergrund. Und die legte auch Wert darauf. Es gab einmal so eine Sitzung, wo dann ganz klar war, dass sie also sozusagen ganz deutlich gesagt haben, sie haben damit gar nichts zu tun. So funktionierte es. Es ist also sozusagen, viele von, sagte ich schon, sind ja Mitglied der SED gewesen, hielten ihre Weisung entweder als Parteiauftrag dann darüber, MFS, Parteiauftrag an die Genossenleiter. Und nicht wenige Betriebsteilungsleiter, Bürgermeister, Funktionäre des FDGB und Vorsitzende eines Vereins waren zugleich auch inoffizielle Mitarbeiter. Das ist vielleicht eine Sache, die wir vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer besprechen können. Es ist schon eine ganz spannende und ja, Angelegenheit. Ich bin im ständigen Clinch mit meinen Kollegen von der Forschungsabteilung der BSTU, also der GAUK-Behörde da in Berlin, weil die sehr stark wegen der großen Menge ja auch von inoffiziellen Mitarbeitern, also die dann konspirativ, ne, die also nicht jetzt angestellt waren bei der Stadtsicherheit, sondern die sozusagen als Spitze, muss man einfach kurz gesagt, tätig waren, inoffizielle Mitarbeiter, weil die vertreten doch sehr stark die Haltung, dass eben wegen der Menge der Spitze, die wir hatten, dass es doch eine Gesellschaft war, wir hatten mehr Spitzel als in der Sowjetunion, der Helmdienz, dass es doch eine Gesellschaft von Spitzeln war. Und ich wehre mich ganz energisch und habe dazu auch schon viel geschrieben, weil ich habe ja Untersuchungen in Betrieben gemacht, wie ist da die Situation von IMs gewesen und habe das jetzt hier in dem Sommer auch wieder gesehen. Diese Spitzel, diese IMs, haben sich wirklich signifikant und deutlich in den Leitungsebenen konzentriert. Also es ist wirklich so, ich will damit nicht den einfachen Arbeitern hier irgendwie irgendwas hineingeheimnissen, irgendein tolles Linkes oder gar Bewusstsein, absolut nicht. Aber unter den Produktionsarbeitern, unter den kleinen Angestellten, waren so wenig IMs, dass sie bei dieser Arbeit hier, Antragsteller und komme ich noch dazu, Spitzel suchen, wer kann eingesetzt werden in der Produktion bei dem Arbeiter X oder Y. Sie haben oft sagen müssen, keine operative Basis vorhanden in ihren Aktenstellen. Das heißt also, sie haben sich da konzentriert, auf den Leitungsebenen und haben tendenziell nach unten abgenommen. Wie gesagt, ich gehöre nicht zu den Linken, die irgendwie die Arbeiter idealisieren, aber eins muss man sagen, sie waren auch feige und sie waren auch nicht irgendwie, das gar nicht, aber die Spitzeltätigkeit sah anders aus als zum Beispiel im Nationalsozialismus, als während nach 33. Da gibt es eine richtige große Bewegung von Denunziantentum, lässt sich auch nachweisen, das war in dieser Weise nicht so in der DDR. Und das ist mir einfach wichtig, das immer zu sagen, weil ich immer mich darüber ärgere, dass da so ein anderes Bild verbreitet wird. Wir können ja nachher nochmal diskutieren, wenn er denkt, dass ich das irgendwie falsch einsehe. Kurz und gut, diese gesellschaftliche Front also von Leuten, die in den Betrieben, die Leiter und Funktionäre waren, haben also diese Disziplinierung da durchgeführt. Und was auch noch wichtig ist, durch die konkreten Vorgänge konnte ich so gut sehen, es gab Spielräume. Es ist noch nicht so gewesen, dass man solche Veranstaltungen so machen musste, dass zum Beispiel wie eine Schulleiterin, die dann das Kind von so einem Antragsteller da nach vorn zitiert hat, einen Fahnenappell und gesagt hat, dein Vater ist und so ein Klassenfeind, was traumatisch war für das Mädel. Das musste man nicht machen, es gab Spielräume. Aber es gab natürlich keinen Widersatz, sondern es hat funktioniert, widerwillig, das sehe ich manchmal in Akten, aber es hat funktioniert bis zum Schluss. Also wie gesagt, ich rede jetzt über diese, das ist jetzt noch nicht die unmittelbare Arbeit der Stadtsicherheit mit ihm, sondern die Sachen, die die Stadtsicherheit dann delegiert hat. Ne? Bisher habe ich also, wie gesagt, nur darüber gesprochen, was sozusagen eigentlich fast jedem passiert ist. Also nicht jeder hat ein Berufsverbot bekommen, aber jeder ist registriert worden, jeder hatte diese Disziplinierungssprachen, da Rücksprache, Rücknahmegespräche. Jeder oder viele haben dann auch Schwierigkeiten im Betrieb bekommen. Viele kennen das mit diesem Prämienentzug und Berufsverbote. Viel mehr in Halberstadt, als es eigentlich laut interner Anweisung erlaubt gewesen wäre. Also da ging es nämlich darum, Berufsverbote konnten ausgesprochen werden gegen Lehrer, Leute, die irgendwie Leitungsfunktionen hatten und so. In Halberstadt waren die sehr eifrig und da haben sie auch normale Arbeiter einfach aus Schikane dann versetzt oder so. Aber wie gesagt, das hat nicht jeder erfahren, aber eben trotzdem viele, viele Disziplinierungsgeschichten waren dabei. Dann gab es eine Gruppe von Antragstellern, die wurden von der Staatssicherheit hartnäckige Antragsteller genannt. Wer nämlich so eine Ablehnung nicht akzeptierte oder wer dann immer zu den Sprechstunden ging und gesagt hat, was ist denn los damit und so, geht es ja weiter. Wer nächste Anträge gestellt hat, Eingaben, Beschwerden, wer der Staatsratsvorsitzende, ich warte schon so lange und Beschwerdebriefe, Eingaben. Wer offen über seinen Ausreiseantrag gesprochen hat, war ihn auch nicht so lieb. Wer sich mit anderen getroffen hat, anderen Ausreisern, Gruppenbildung, um Informationen auszutauschen, wer bereits Nichtwähler war, war ja alles registriert, jeder Nichtwähler, ich glaube, denk mal aus, kann nicht wahr sein, aber jeder Nichtwähler war wirklich registriert, bei der Stadtsicherheit, wer, gerne hatten sie es auch nicht, wer eine schon eine Funktion im Parteiapparat mal hatte, also sozusagen die Abtrünnigen, die wurden auch besonders hart rangenommen, wer auch Kontakt zum Westen aufgenommen hatte, Medien zum Beispiel oder auch nur zu seinen Verwandten. Solche Personen konnten, mussten nicht, aber konnten jetzt unter besondere Kontrolle der Staatssicherheit geraten. Über die wurde nämlich dann eine sogenannte operative Personenkontrolle angelegt, OPK genannt. Wir müssen jetzt aufpassen, es sind nicht alle. Ne? Ich denke, dass ich behaupten kann, auch aus dem Halberstädter Erfahrung, so maximal 20% aller Antragstellungen oder aller Antragsteller hat, über den wurden dann so eine Akte angelegt. Ich habe euch mal mitgebracht, weil es ist, wenn es nicht so ernst wäre, es ist manchmal auch nicht zu glauben, diese Stasi-Behörde, die hat wirklich wie ein perfekter bürokratischer Apparat, ne? So, also wenn man die Akten liest, das ist schon gruselig. Also eine operative Personenkontrolle, da wurde dann nochmal festgelegt, genau, hier ist es geschwärzt, aber ich habe es dann schon ungeschwärzt gesehen damals, über die Person man hatte jetzt einiges rausbekommen über die Person und es wird jetzt eine Akte angelegt mit dem Ziel, operativ bedeutsame Vorgänge, was macht der oder so, herauszufinden und zwar mit dem Ziel, eigentlich mit dem Ziel, um eine Rücknahme zu erzwingen, aber also gleichwertig mit dem Ziel, Informationen darüber rauszubekommen, ob er strafbare Handlungen vorhat. Das war sozusagen eine operative Personenkontrolle mit diesem Ziel. Es wurde jetzt alles zusammengetragen, was so über eine Person und über deren Herkunft, Eltern, Verwandtschaft, manchmal dritten Grades, rauszufinden war. Es wurden die Berichte von den Spitzeln aus dem Betrieb, wo vorhanden war, oder von den Leitern zusammengetragen. Er wurde charakterisiert, und das ist also auch makaber, ne? In diesen Beschreibungen dieser Person kommt immer vor, dann auch zum Beispiel in seinem Äußeren macht er einen unsympathischen, ungepflegten Eindruck. Andere sagen dann, er ist irgendwie unzuverlässig. Also du siehst auch immer richtig, am Anfang steht noch da, hat Prämien bekommen, ist ein guter Arbeiter. Und dann auf einmal wendet sich das Blatt, und das kann ja nur von den Zuträgern dann gekommen sein, den beflissenen Zuträgern, die dann eben beschreiben, dass es eben ein unsympathischer Mensch wurde, dass er keinen Klassenstandpunkt mehr hatte, dass er seine Wohnung nicht ordentlich aufräumt und dass er seine Kinder vielleicht nicht gut erzieht. Also sind, ja, so enden dann die ganzen Sachen immer, diese Berichte. Dann gibt es einen ganz spannenden, und dem aus will ich euch einfach mal was vorlegen. Jeder Akte dieser Art, operative OPK-Akte, gibt es einen Maßnahmeplan. Das ist jetzt ein anderer als den hier. Erstens, allseitige Aufklärung des Persönlichkeitsbildes. Dazu gehört zum Beispiel, steht dann daneben, Überprüfung und Aufklärung des Personenkreises, mit denen die Familie im Freizeitbereich in Verbindung stand. Zum Beispiel Klärung der Frage, wer ist wer bei den Personen zum Bekannten- und Verwandtenkreis. Hier werden jetzt inoffizielle und offizielle Informationen genutzt, was IMs werden aufgezählt, die da einen so und so, IM Rümpel, Konrad, Karl-Heinz, die müssen rauskriegen, was hat der für einen Umgang, was sind das für Verwandte, was sind das für Freunde und Bekannte. Umfassende Aufklärung des operativen Sachverhalts. Da zum Beispiel Möglichkeit der Abschöpfung von Personen aus dem Umkreis prüfen. Naja, das meint natürlich, steht ja auch jetzt da, eventuell Gewinnung der inoffiziellen Zusammenarbeit. Also einen Spitzel suchen in seinem Umkreis, der was über die Persönlichkeit und über seine Absichten hat. Beschaffung handschriftlichen Handschriftenvergleichsmaterials. Da geht es um die Briefe, ne? Die Post wurde ja eröffnet, dass man also deutlicher vielleicht herausfindet, was ist von denen geschrieben worden oder was Handschriftenvergleich. Ja? Du denkst wirklich, du bist im, weiß ich nicht was. Ja, ständige analytische Auswertung der operativ bedeutsamen Informationen, halbjährliche Erarbeitung eines Sachstandsberichts, Koordinierungsmaßnahmen, Prüfung, das ist das, worauf ich euch am Anfang schon aufmerksam gemacht habe, Prüfung der strafrechtlichen Relevanz bei Aktivitäten, Handlungen. Also man, Nachtigalle gehört ihr Trapsen, man ahnt schon, und das ist nachher auch so, ich würde sagen, warum werden solche Akten angelegt? Schon in der Hoffnung, diesen Antragsteller hier einer strafbaren Handlung zu überführen, um dann, darüber spreche ich die noch, eine weitere Akte anzulegen, die hieß dann operativer Vorgang, und dann möglicherweise in Haft zu bringen. Hier ist dann noch Einleitung und Durchführung von M-Kontrollen zur Familie, Einleitung von M-Kontrolle zur Familie und der Zielperson in der BRD. So, ja, das ist auch nochmal, das ist Telefonüberwachung und Schriftverkehrüberwachung gewesen. Solche operativen Vorgangsakten sind also nun tatsächlich angelegt worden und sind manchmal jahrelang geführt worden. Viele Antragsteller haben so im Durchschnitt 2,5 bis 3 Jahre hier in Halberstadt gewartet, füllten sich mit Spitzelberichten. Habt ihr gehört, ja, jeden Monat wird dann immer dann auch von der Gruppe da ausgewertet, füllten sich mit Spitzelberichten füllten sich vor allem auch mit Maßnahmen, was die geheimpolizeiliche Arbeit auch nur hergab. Nämlich, es wurden Zersetzungsmaßnahmen veranlasst. Zersetzungsmaßnahmen hieß, solche Personen zu diffamieren, die Eheleute ein bisschen in Clinch zu bringen, einen Gruppenzusammenhang sowieso zu zerstören. Eine junge Krankenschwester, eine besonders gruselige Angelegenheit gewesen, und die einen Verlobten hatte, offensichtlich tatsächlich einen Verlobten im Westen hatte und rüber wollte, den und dem aber nicht lassen wollte, weil Krankenschwestern konnte man nicht so leicht rüberlassen. Das spielte tatsächlich eine Rolle. Die Beziehung ist kaputt gemacht worden. Ne? Da ist dann, sind dann einfach fingierte Briefe geschickt worden. Es ist einfach unglaublich. Und Informationen über, also Gerüchte verbreitet worden, dass dann am Ende hat sie dann ihren zurück, dass der Verlobte gar nicht mehr will, aber auf keinen Fall, und hat sie dann alles zurückgezogen, ist sehr krank geworden, gruselig. Verleumdungen, natürlich, sagte ich schon, ein leerer Ehepaar ist ewig da, misstrauisch, und also wurden auch Gerüchte in Umlauf gebracht. Eine Arbeit, ich lese ja seit 20 Jahren Akten, aber ich muss schon sagen, es hat einen Umfang und der Apparat, der da in Gang gesetzt wurde, ich war schon teilweise von Socken. Ich sagte schon, das Ziel so einer operativen Personenkontrolle, OPK, war in der Regel, das umzuwandeln in einen operativen Vorgang. Das meinte, dass die Staatssicherheit jetzt einen Tatbestand gefunden hat und jetzt kann man eine neue Akte anlegen, die jetzt also deutlich darauf hinausläuft, zu sagen, der hat das und das gemacht. Wir müssen jetzt eine Untersuchungshaft oder ein Verhör einleiten. Das ist der Sinn von einem operativen, von einer neuen Akte gewesen, manchmal ganz schnell angelegt worden. Wir reden jetzt wirklich von einer Minderheit, ist auch wichtig. Ja? Das ist jetzt nicht etwas, was alle betroffen hat. Das hat, in meinem Fall habe ich von den 60 Akten, die ich durch OPKs, die ich durchsehen konnte, davon sind 14 dann zu einem operativen Vorgang. Nee, entschuldige bitte. Ja doch, 14 zu einer OV umgewandelt worden. Also das sind dann die, wo ich dann auch verfolgen konnte, wie ging das mit der Haft weiter. Ich will vielleicht nochmal dazwischen sagen, von all diesen hat keiner der Betroffenen was gemerkt. Ne? Also das heißt nicht, dass nicht der eine oder andere schon so ein Gefühl hatte, da ist irgendwas oder so. Aber das sind alles Sachen, die also jetzt wirklich geheimpolizeilich liefen. Warum ich das Ganze Geheimpolizei nenne und nicht Geheimdienst, sage ich mal an einer späteren Stelle noch. Wenn jemand also in diesen operativen Vorgang geraten ist, dann erfolgten nach bestimmten Paragraphen, in der Regel Beeinträchtigung staatlicher, gesellschaftlicher Tätigkeit, ungesetzliche Verbindungsaufnahme oder landesverräterische Agententätigkeit, die Verurteilung. Es gab Verhöre, und zwar durch die Staatssicherheit. Also wir haben es hier mit einem Geheimdienst zu tun, der selber die Untersuchungen durchführt und der selber Untersuchungshaft in die Leute bringt und der also sozusagen, Untersuchungshaft war ein Gefängnis der Staatssicherheit, ne? Das war nicht etwas, das, und der dann auch die Anklage formuliert hat, und diese Anklage enthielt den Vorschlag, wie zu verurteilen war, und es gab, jedenfalls, ich kenne keinen Fall, und es ist mir auch keiner, es kam mein anderer Kollege zu, bekannt geworden, der Richter hat dann diesen Vorschlag aufgegriffen und hat die Verurteilung vorgenommen. Das heißt also, der Geheimdienst war eine Geheimpolizei. Das ist, ne, das ist etwas, der hat sozusagen die ganzen Dinge, die eigentlich, er hat die Untersuchung vorgenommen, er hat den an den Richter überliefert, das ist, wenn ein Staatsanwalt das macht, und er hat das Urteil vorne weggenommen. Die Willkür war bei diesen Prozessen noch schlimmer, denke ich, als vorher, weil sie auch schlimmere Folgen hatte. Die meisten hatten, sagte ich schon, hatten weder mit so einer Personenkontrollakte noch mit einem Verhör oder einer Haft gerechnet. Ich habe Protokolle gelesen, da gab es einen Wanzen in einem Raum angemacht, und da sagt dann ein Ehepaar, oder wir machen mal jetzt die Tür zu hier oder das Fenster zu, weil eine Nachbarin und so, die könnte ja vielleicht mithören. und sind sich ganz sicher, sie sprechen noch darum, dass hier, dass sie ansonsten hier nicht abgehört werden, dass die Stadtsicherheit, also sie kommen gar nicht auf die Idee. Ja, das ist das wirklich, weil das ist dieser Aufwand, und ich denke auch, wer das behauptet, dass er das alles gewusst hat, es ist wirklich, wirklich in diesem Umfang und diesem Ausmaß erst nach 89 so klar geworden, also bekannt geworden, ne, für alle. Und für mich blieben diese Entscheidungen, die dann getroffen wurden, sowohl Anliegen einer OPK als auch dann OV und dann auch Haft, das blieb sogar für mich im Dunkeln. Ich habe immer die Akten angeguckt und dachte, ja, warum denn nun der und nicht der? Es ist dasselbe Delikt eigentlich gewesen, weiß ich nicht, zum Westen Kontakt aufgenommen. Ne? So, der eine wird verurteilt, der andere wird entlassen oder was, wird nicht verurteilt. Völlig, ganz, überhaupt nicht nachvollziehbar. Und für die Betroffenen schon gar nicht. Und ich bin ziemlich lang, es ist noch eine Menge. Soll ich kürzen, aber ich würde euch gern, vielleicht ein bisschen... Ich würde euch eigentlich ganz gerne noch einen Text, aber gut, ich lasse es vielleicht sein. Also ich habe hier immer so einen beeindruckenden Text von einer Frau, die dann inhaftiert wird und nicht weiß, was ihr geschieht, und die auch wegen einer Banalität, weil sie rumweint und sagt, was soll ich denn machen, soll ich über die Grenze laufen und einfach abhauen und so. Naja, die Stadtsicherheit inhaftiert sie dann. So, ein besonders perfides Kapitel bei dieser ganzen Inhaftierungssache von Antragstellern ist die sogenannte Freikaufpraxis. Habt ihr davon schon mal gehört? Soll ich es trotzdem nochmal erläutern? Also es gab ja tatsächlich so ein Abkommen, das dann in den 80er Jahren ganz routiniert lief, das läuft schon lange, aber dass der vom Westen aus, also politische Gefangene, abgekauft wurden, ne? Da gab es dann immer Listen, die wurden von den Verhandlungspartnern im Westen aufgestellt und im Osten, und im Osten aufgestellt, im Westen abgenickt oder auch nicht. Und dann wurde für viel, viel Geld der politische Gefangene abgekauft. In den 80er Jahren waren die meisten politischen Gefangenen, also die große Gruppe, waren diese Antragsteller. Und was mir ist erst klar geworden ist, dass tatsächlich diese Verurteilungen im Hinblick auf den Verkauf erfolgten von Seiten der Staatssicherheit, also von der DDR-Seite. Erstens haben sie in den 80er Jahren nach bestimmten Paragraphen entschieden, nämlich Paragraphen, wo also klar war, die kauft der Westen ab, sind die politischen, weil die brauchten eine bestimmte Haftlänge. Dann hat der Westen gesagt, ja, das ist unser Klientel, von denen kaufen wir was ab. Da haben sie also wirklich die Verurteilung bewusst danach vorgenommen, und sie haben im Hinblick auf den Freikauf schon die Inhaftierung vorgenommen. Ich habe mehrere Beispiele, auch in dem Buch. Da sind Herr X, weiß ich was, so ein Dachdeckermeister, der ist dann ganz plötzlich in Untersuchungshaft gekommen, ganz rasch verurteilt worden und wenige Tage später sogar schon dann freigekauft, also sozusagen. Und das ist ein absurder Vorgang, weil der hat, als er dann in Untersuchungshaft kam, im Verhör, hat er gesagt, er will gar nicht mehr rüber. Hat sich erledigt, will nicht. Ging gar nicht mehr, da stand nämlich schon auf der Liste. Das war irgendwie völlig klar. Das ist ganz schnell passiert, und davon habe ich mehrere Beispiele. Es gab ja auch welche, sehr wenige, muss man auch sagen, die haben es auch dann bewusst ausgenutzt, weil sie es wussten, dass das passieren kann. Ich habe zwei in meinen Untersuchungen gehabt, die haben das richtig bewusst gemacht und so, weil sie wussten. Aber der zum Beispiel, erstens hat er es nicht gewusst und zweitens wollte er nicht. Das finde ich schon sozusagen, der Landeskinder zu verkaufen, ist ja schon mal nicht so sehr schön, aber auch noch sie im Hinblick darauf zu verurteilen, finde ich schon makaber. Das Ganze glich wirklich, ich weiß nicht, ob ich es versucht irgendwie klar machen wollte, es glich wirklich einem Kriegszustand, also was da so an Aufwand betrieben wurde. Und eigentlich lässt sich es doch nur rechtfertigen, und das wurde ja auch so gerechtfertigt von Seiten der Staatssicherheit: hier sind gefährliche Staatsfeinde am Werk. Und darum habe ich meinen Vortrag jetzt so aufgebaut, und wenn ihr noch die Geduld habt, würde ich gerne noch ein paar, ja, geht's noch, würde ich noch, wer war denn das nur eigentlich? Waren das denn dann solche Leute, wo man so einen Apparat mit Notwendigkeit in Gang setzen will, wenn man seinen Klassenauftrag hier erfüllen will? Wer war das denn? Mitnichten, ne, kann ich nur sagen. Halberstadt hat es nochmal deutlich gezeigt, weil es waren vor allem Arbeiter, 90% Arbeiter und kleine Angestellte, Familien mit einem Kind, Eheleute, übrigens interessanterweise 30, 40 Jahre alt, ich erkläre nachher noch warum, wenig Akademiker, gab schon Lehrer oder so, aber war eben nicht die, keine Oppositionellen im unmittelbaren Sinne, weil in Halberstadt gab es sowas nicht. Gab schon Leute, na gut, die, sagen wir mal, weil sie Punks waren oder so, das schon, aber nicht jetzt oppositionell im organisierten Sinne, gab es nicht in Halberstadt. Man fragt sich, warum wollten die raus, warum wollten diese Arbeiter und Angestellten da raus, was für Motive hatten sie? Und in der aktuellen Diskussion, damit war ich auch permanent konfrontiert, gibt es zwei, sozusagen eine rechte Interpretation und eine linke Interpretation. Die eine heißt, naja, die wollten raus, also die Rechte, weil sie politisch alle verfolgt waren, weil sie Widerstandskämpfer waren. Die anderen sagen, weil sie ein dickes Auto fahren wollen und weil es einfach nur konsumgeile Ostler und Verräter der DDR waren. Also ich stand jetzt sozusagen zwischen diesen beiden Motivlagen. Mir hat, wie ihr euch denken könnt, weder das eine gefallen, weil ich denke nicht, dass es Widerstandskämpfer waren, aber mir hat auch das andere nicht gefallen. Und jetzt habe ich eine Methode gewählt, die konnte ich ja, weil ich ja, wie gesagt, so dicht dran war, sozusagen eine biografische. Ich habe mir einfach jeden Einzelnen, wie ich das konnte, und ihr wisst ja, man kann es ja hier auch biografisch gut nachvollziehen, in den Akten, aber auch durch meine Gespräche und vielen Interviews. Ich habe mir also versucht, mal Gruppen zu bilden. Was für Gruppen gab es? Warum haben solche Leute so einen Antrag und haben so ein Risiko in Kauf genommen? Also das muss man sich, das hatte ich ja geschildert, das sprach sich ja auch rum, was dann passierte. 5 Gruppen habe ich gefunden. Das ist vielleicht ganz interessant für euch. Ich mache es ganz schnell. Es gab also erstmal die Antragsteller in Halberstadt, die versuchten, wirklich ein existenzielles Problem zu lösen. Die saßen dann wirklich da, und ich habe da so ein Zitat für diese Gruppe gefunden, ich gehe hier nicht raus, bevor ich nicht fahren kann. Da war ein Mann, der hatte einen herzkranken Sohn, der wollte eine Operation dort haben. Oder es gab Leute, die wirklich in wahnsinnig auch Wohnungsschwierigkeiten gekommen sind, die einfach dachten, ich muss da irgendwie woanders anfangen. Also die wirklich in großen Schwierigkeiten haben. Das ist so eine Gruppe. Dann gab es Antragsteller, die einfach eine normale Familienzusammenführung wollten, weil also das Land war geteilt, es waren viele vor 61 rübergegangen, später auch waren natürlich einige abgehauen bzw. von den Besuchsreisen nicht wiedergekommen. Also es waren diese Antragstellungen zur Familie rüber, die aber von der Staatssicherheit oder von der Partei nicht anerkannt wurden. Dann gab es Antragsteller, die sehr, sehr früh, von früh an, als Kind oder als Jugendlicher schon stigmatisiert und diskriminiert waren. Entweder weil sie aus dem Heim kamen oder weil sie im Knast gesessen, weil sie schon eine Flucht versucht hatten. Und die einfach versucht wollten, im Westen ein neues Leben anfangen wollten. Da ist auch ein Zitat, habe ich als Überschrift gewählt, keiner fragt da mehr, wo man herkommt. Ja, das war so eine Gruppe. Dann gab es eine Gruppe, die einfach anders leben wollte, die einfach eine andere Art hatte zu leben. Das waren Jugendliche mit langen Haaren und Punks, gab es allerdings in Halberstadt relativ wenig, dieses Milieu, ganz klein nur, weil es wurde schon durch die, wie es in der Provinz so ist, wurde rasch schon vorher gekappt, aber das gab es schon. Oder die von ihrer Herkunft einfach Außenseiter waren, zum Beispiel aus christlichen Familien kamen oder selbstständige Handwerkerfamilien, wo die Kinder dann nicht zur EOS durften oder so. Also die sozusagen qua Herkunft einfach schon irgendwie stigmatisiert waren und wie ich jetzt dann sage, ich will meine Art zu leben. Eine 5. Gruppe, die in den 80er Jahren immer größer wurde, unter den Halberstädter Antragstellern, das waren die vorhin schon von mir erwähnten Frauen und Männer, Anfang 30, Frauen, Männer Ende 30, viele Ehepaare mit einem Kind. Die Stasi hat manchmal ja nicht begriffen, warum die eigentlich gehen wollten. Da haben sie ihre Spitzel, eine operative Untersuchung, warum die den Antrag gestellt haben. Die hatten nämlich ein Haus, das ist ja in der Provinz häufig gewesen, DDR, ne, selbst sich erbaut, ein Auto, verdienten auch nicht so schlecht, kamen auch einigermaßen aus, so sozusagen, kamen aus der Mitte der Gesellschaft, habe ich das mal so ein bisschen genannt. Warum wollten die raus? Da gibt es zum Beispiel einen Malermeister, der, wieso fehlt mir hier ein Satz? Naja gut, also das sind Leute gewesen, warum wollten die also in den Westen? Sie schreiben in diesen zahlreichen Eingaben, die ich ja alle gelesen habe und in den Wiederholungsanträgen oder auch in den Gesprächen mit meinen Antragstellern, sie beschreiben ein Gefühl, nicht mehr in der DDR weiterzukommen, keine ordentliche Arbeit leisten zu können. Ein Malermeister zum Beispiel, der einen langen Text darüber schreibt, natürlich jetzt immer schon Erich Honecker, nicht mehr die unten, dass ihm alles fehlt, Bürsten, Pinseln, keine Ölfarben, er kann überhaupt nicht ordentlich arbeiten, er kann die Kundschaft nicht ordentlich befriedigen. Und sie schreiben vom ewigen Mangel, sie schreiben vom Rumrennen nach Konsumwaren, diesmal wieder nicht gab, von Behördenschikanen, jede Eigeninitiative würde verhindert. Und was sie eigentlich beschreiben, ist ein Gefühl, das, wer in den 80er Jahren gelebt hat in der DDR, eigentlich kennt. Es ist ein Gefühl von Stagnation, das sich in den 80er Jahren breit machte, als wäre das Leben zu Ende. Ein Ehepaar schreibt, hier ändert sich nie was. Also so, also dieses Gefühl, ja, irgendwo, Gorbatschow, überall ändert sich, bei uns ändert sich gar nichts. Genau, ein Lebensgefühl beschreibt, dass sie einfach woanders nochmal was anfangen wollen. Nun fragt man sich, warum nur gerade in dieser, mit dieser Altersgruppe, und ich hatte so ein Ehepaar, das war ganz interessant, da habe ich mit denen nicht lange gesprochen, an einer Stelle habe ich gesagt, ja und warum nur gerade jetzt, weil alles, was sie so schildern, auch so ein paar Schikanen im Betrieb und so, das gab es auch schon eine Weile vorher, ja, das ist schon richtig, und dann kommen sie darauf, und das finde ich ganz interessant, ja, sagt dann eher, warum eigentlich? Also vielleicht, wir waren ja noch jung, ich war damals 35, sicher hat man gedacht, man kann noch mal was Neues anfangen, das will ich nicht abstreiten. Der Bruder im Westen, du bist Meister, sie ist Gebrauchswerber, Dekorateur, das sind zwei prima Berufe, ihr könnt ja im Westen wieder Fuß fassen. Ja, sagt er dann, das spielte in unseren Überlegungen natürlich auch rein, dass man mit 35 noch mal was anfängt, ist doch nichts Schlimmes, oder? Also es erklärt sich einfach so, das waren einfach Leute, die normale Arbeiter, Handwerker, kleine Angestellte, die das Gefühl hatten, sie kommen nicht weiter, die mit ihrer Arbeit unzufrieden waren, Ingenieure, die keine westlichen Fachblätter lesen durften oder die dem vorgeschriebenen Lebensstil entkommen wollten und die einfach das Gefühl hatten, jetzt oder nie, also so vom Lebensgefühl her. Ne? Ich will aber doch noch mal ein kleines Zitat zu diesen 99. Nur, das kommt jetzt aus dem Schriftstück, da schreibt eine Friseurin und ein Holzarbeiter, wir kommen nicht weiter, die Probleme werden immer größer, wir fangen drüben von vorn an. Wir reisen gern und möchten auch mal was von der Welt sehen. Nur Arbeit kann ja wohl nicht alles sein. Oder eine Frau Lüders, eine Sparkassenangestellte, das ist bei mir alles immer Synonyme, sagt, wollte, Zitat, endlich etwas sehen von der Welt. Der Gedanke, ihr Leben in Halberstadt beenden zu müssen, ließe sie verzweifeln. Tja, wie wir sehen, in dieser Gruppe gab es also wirklich eine Menge Unzufriedene, nicht nur Unzufriedene, denn das waren natürlich viele in der DDR, sondern es waren auch sehr zupackende, sehr aktive und sehr selbstbewusste. Also die waren sehr qualifizierte Arbeiter, sehr selbstbewusste Arbeiter und Angestellte. Und ich denke, dass das so eine mentale Verfasstheit ist, die nicht untypisch ist für Migrantinnen. Und damit habe ich jetzt zum ersten Mal dieses Wort hier erwähnt, weil ich nämlich gerne zum Schluss einen Gedanken einführen will, den ich gerne mit euch diskutieren würde. Ich habe eben schon angedeutet, ich habe eigentlich in meinem Buch viel Bezüge gefunden und habe die dann auch ganz bewusst ausgearbeitet zwischen ganz normalen oder anderen Immigranten auf der Welt und diesen DDR-Ausreisern. Das ist nicht nur dieses Mentale, was ich eben sagte. Ich habe zum Beispiel auch ein ganzes Kapitel, ob sie Illusionen über den Westen hatten, denke ich ganz interessant. Und dann, wie haben sie sich integriert oder wie kann man das überhaupt deuten, wie kann man mit dieser Frage umgehen. Kurz und gut, ich denke, dass ich damit jetzt auch für Linke und damit auch für euch eine Frage aufgeworfen habe, die ich, wie gesagt, gerne mit euch diskutieren würde. Hatten diese Halberstädter, die ihr Land nur aus den Gründen verlassen wollten, die ich euch eben geschildert habe, einschließlich natürlich auch derer aus den anderen Gruppen, aber von der Tendenz her, also dieses Gefühl, einfach woanders neu anfangen zu wollen, hatten die ein Recht darauf? Wie beantworten wir als Linke diese Frage? Nicht nur aktuell, sondern eben auch bezug oder rückblickend auf die DDR. Würde mich gerne mit euch darüber unterhalten. Ja, und würde vielleicht mit dieser Frage meinen etwas zu langen Vortrag beenden. Ihr wart so geduldig, danke.